Eigentlich kann er das unmöglich in seinem Traum gesehen haben, doch das hat er. Nun steigt die Straße an. In einer weiteren Viertelmeile, vielleicht früher, wird er den gedrungenen Umriss der verlassenen Tankstelle vor sich sehen. »Dreh um«, denkt er, »du willst da nicht hin, und niemand zwingt dich dazu, also dreh einfach um und fahr nach Hause.« Nur, dass er das nicht schafft. Die Neugier ist zu stark. Außerdem ist da der Hund. Wenn der tatsächlich vorhanden ist, wird er irgendwann die Leiche ausgraben und das Mädchen oder die Frau weiter schänden, die bereits die ultimative Verletzung erlitten hat, nämlich ermordet worden zu sein. Das geschehen zu lassen, würde ihn schlimmer und länger verfolgen als der Traum selbst. Weiß er überhaupt genau, dass die Hand zu einer Frau gehört? Ja, aufgrund des Bettelarmbands. Weiß er genau, dass sie ermordet wurde? Warum sonst hätte jemand sie mitten in der Pampa hinter einer verlassenen Tankstelle vergraben sollen? Er fährt weiter. Da ist die Tankstelle. Auf den verrosteten Blechschildern davor steht $1,99 für Normalbenzin, $2,19 für Super und $2,49 für Super Plus, genau wie in seinem Traum. Hier auf der Anhöhe weht ein leichter Wind und die Schilder schlagen mit einem Tinker, Tinker, Tinker an den Stahlpfosten, an dem sie befestigt sind. Danny lenkt den Wagen auf die rissige, von Unkraut überwucherte Betonfläche, wobei er darauf achtet, den Glasscherben auszuweichen. Seine Reifen sind nicht gerade neu und der Reservereifen ist so kahl, dass man an ein paar Stellen das Fasergewebe hervorgucken sieht. Und auf keinen Fall, um nichts in der Welt will er hier draußen festhängen. Er steigt aus, schlägt die Tür zu und zuckt bei dem Knall zusammen. Dämlich, aber nicht zu vermeiden. Er hat regelrecht Todesangst. Irgendwo in der Ferne tuckert ein Traktor. Aus Dannys Sicht könnte der sich genauso gut auf einem anderen Planeten befinden. Er erinnert sich nicht daran, dass er sich je so vollständig allein gefühlt hat. Der Gang um das Gebäude herum fühlt sich an, als würde er wieder in seinen Traum geraten. Seine Beine scheinen sich wie von selbst zu bewegen, ohne irgendwelche Anweisungen seitens der Kommandozentrale. Er kickt eine weggeworfene Öldose beiseite. Haverline, natürlich. Am hinteren Ende des Leichtbetonbaus will er kurz stehen bleiben und sich vorstellen, dass er nichts zu Gesicht bekommen wird, absolut nichts. Aber seine Beine tragen ihn ohne Pause weiter. Die sind erbarmungslos. Ach, da liegt die rostige Mülltonne, deren Inhalt hervorquillt. Auch der Hund ist da. Er steht am Rand des Maisfelds und sieht ihn an. »Da hat der verdammte Köter doch tatsächlich auf mich gewartet«, denkt Danny. »Er wusste, dass ich komme.« Eigentlich sollte das eine dämliche Vorstellung sein, aber dem ist nicht so. Wie er da steht, Meilen vom nächsten menschlichen Wesen entfernt, vom nächsten lebendigen menschlichen Wesen jedenfalls, weiß er genau, dass dem nicht so ist. Er hat von dem Hund geträumt und der Hund hat von ihm geträumt. So einfach ist das. »Hau ab!« brüllt Danny und klatscht in die Hände, woraufhin der Hund ihm einen unheilvollen Blick zuwirft und hinkend im Maisfeld verschwindet. Als Danny sich nach links wendet, sieht er die Hand bzw. das, was davon übrig ist, und mehr noch. Der streunende Köter war nicht untätig und hat einen Teil des Unterarms ausgegraben, Knochen schimmern durch das Fleisch hindurch und Ungeziefer sitzt darauf, aber es ist genug übrig, um beurteilen zu können, dass die da vergrabene Person weiß ist und dass sich oberhalb des Bettelarmbands ein Tattoo befindet. Das sieht entweder nach einem Seil oder einem Reif aus Stacheldraht aus. Wenn er näher herangehen würde, könnte er das genauer sehen, aber er verspürt keinerlei Drang, das zu tun. Er will lediglich weg von hier, und zwar so schnell wie möglich. Aber wenn er wegfährt, wird der Hund zurückkommen. Den sieht er jetzt zwar nicht mehr, weiß jedoch, dass er in der Nähe ist, das Geschehen beobachtet, darauf wartet, mit seinem frühen Mittagsmahl allein gelassen zu werden. Danny geht zu seinem Pickup zurück, zieht das Handy aus dem Handschuhfach und starrt es an. Wenn er es jetzt verwendet, macht er sich verdächtig, und zwar extrem. Ach, aber der verfluchte Hund! Da kommt ihm eine Idee. Er wuchtet die liegende Mülltonne ganz auf den Kopf, wobei ein weiterer Haufen Unrat herausquillt, aber keine Ratten, Gott sei Dank. Unter dem Rost ist sie aus stabilem Stahl und sie wiegt um die 15 Kilo. Er umklammert sie, hebt sie hoch und trägt sie zu dem aus dem Boden ragenden Unterarm, um sie darüber zu stülpen. An seinen Wangen rinnt der Schweiß herab. Er setzt die Tonne ab, tritt einen Schritt zurück und bürstet sich den Rost vom T-Shirt. Ob das wohl ausreicht, oder wird der Hund in der Lage sein, das Ding umzuwerfen? Schwer zu sagen. Danny geht nach vorn und stemmt zwei anständige Betonbrocken aus dem zerbröselnden Untergrund. Er trägt sie um das Gebäude und stapelt sie auf die umgedrehte Tonne. Gut so? Er glaubt ja, vorläufig jedenfalls. Wenn der Hund beschließt, auf die Tonne loszuspringen, um an das zu kommen, was sich darunter befindet, wird wahrscheinlich einer von den Brocken herunterrutschen und ihm auf den Kopf knallen. So weit, so gut. Und nun?